Wir werden anfangen mit den 30ern kurz, die historische antifaschistische Aktion. Dann gibt es einen ganz großen Sprung, für den man bestimmt auch irgendwie sagen kann, das kann nicht sein. Es wird halt nichts aus dem NS oder aus der Studentenbewegung oder so vorkommen, weil das einfach zu viel wäre. Und dann geht es halt weiter mit Autonomen, kurz als Einleitung. Und der Hauptteil wird sich dann mit der Geschichte der 90er Jahre Antifa und was in der Antifa seit 2001 so passiert ist, beschäftigen. Die klassische antifaschistische Aktion wurde 1932 gegründet. Das war eine KPD-Gründung, um ein bisschen aus dieser isolierten Rolle rauszukommen. Anlass für die Gründung war der Überfall von nationalsozialistischen Abgeordneten auf KPD-Abgeordnete im Reichstag. Und was man halt, also es ist wirklich nur ganz kurz über die Antifa, alte Antifa. Es ist halt ein relativ gescheitertes Projekt. Diese Volksfront-Sache, die da quasi versucht wurde, hat nicht funktioniert. Und naja, was halt ganz gut geklappt hat in einigen Städten, irgendwie im Ruhrpott hat es geklappt, ist gemeinsam mit SPD dann Parteihäuser verteidigen und sowas. Aber sonst gibt es da nicht viel zu erzählen. Und 1933 war das halt mit der historischen Antifa auch passé. Bin ich laut genug? Ja. Okay. Wie gesagt, jetzt kommt der große Sprung. 32 gegründet, 33 aufgelöst. Es gab einen Vorläufer, den Kampfbund gegen den Faschismus. Auch so eine KPD-Gründung, aber der hat von... Das ist echt nicht mein Thema. Ja, der hat von 30 bis 32 gehalten. Das ist also auch ein sehr spannendes Thema, aber auch zu weitführend. Ich meine, da müsste man halt auch ganz schön viel KPD-Kritik üben. Und das überlasse ich dann den Genossen, die über Linksradikalismus in den 20ern reden. Ja, die Antifa, autonome Antifa, auch in vielen Städten, hat sich ja aus den Autonomen entwickelt. Von Autonomen kann man ab 1980 ungefähr sprechen. Die Tätigkeitsfelder der Autonomen waren halt relativ vielfältig. 1980 Hausbesetzungen zum Beispiel, da war Berlin ganz groß. Oder in Hamburg die Hafenstraße, da gab es von 81 bis 90 auch relativ teilweise heftige Konflikte. Ja, die Autonomen hatten halt schon eine relativ große Bedeutung in den 80ern, im Anti-Atom-Widerstand in Wackersdorf und Brockdorf. Oder sie haben sich an dem Widerstand gegen den Bau der Startbahn West in Frankfurt beteiligt. Das hat Anfang der 80er angefangen. 84 ist diese Startbahn dann gebaut worden. Es gab danach immer noch Demonstrationen. 1987 gab es eine Demonstration aus Anlass einer Hüttendorf, also, ne, ihr wisst ja, so Hippie, Hüttendorf und so. Gab es aus Anlass der Räumung eines Hüttendorfs, des Jahrestags der Räumung eines Hüttendorfs, eine Demonstration. Bei dieser Demo wurden zwei Polizisten getötet, weil aus der Demo heraus auf die Polizisten geschossen wurde. Naja, das ist ja das ist schon ein zweischneidiges Schwert halt irgendwie. In der Nacht nach der Demo wurde halt gab es halt Hausdurchsuchungen oder fingen halt Hausdurchsuchungen im Rhein-Main-Gebiet an und das hat halt da die ganze gesamte autonome Szene erstmal für mehrere Jahre quasi zerschlagen. Also es ist, glaube ich, nicht ganz so cool, Polizisten zu erschießen auf Demos. Ja, Repression ist natürlich nicht das einzige Problem. Weiß ihr, dass alles aufgezeichnet wird? Ja, weiß ich. Gut, 1989/90 wurde es ja mit dem Zusammenschluss von der Angliederung der DDR an die BRD relativ klar. Da bildete sich halt aus den Autonomen und aus so Ex-Grünen und so weiter die RL, Radikale Linke. Die kann man so als erstes Beispiel für Antideutsche fast nennen. Die haben halt 1990 zwei Demos veranstaltet in Frankfurt und Berlin. Da waren 20.000 und 12.000 Teilnehmer. Danach halt noch ein Kongress, alles unter dem schönen alten Marlene-Dietrich-Motto Deutschland nie wieder. Beteiligt waren da so illustre Personen wie Jürgen Elsässer, der ja mittlerweile wieder Anti-Imperialist ist und in der Jungen Welt schreibt, oder Hermann Gremlitzer von der Konkret. Und diese radikale Linke zerbrach 1991 an unterschiedlichen Positionierungen zum Golfkrieg. Damals gab es halt schon die Positionierung von Gremlitzer und Elsässer auch, dass der Golfkrieg befürwortet werden muss, damit Israel vor der Gefahr aus dem Irak beschützt wird. Das wird in den meisten Geschichtsschreibungen so als Entstehung der Antideutschen bezeichnet. Wenn ich übrigens die Antideutschen oder so sage, dann denkt euch immer die Anführungszeichen dazu. Das könnte jetzt noch öfters passieren. Ja, Anfang der 90er wurde es ja mit rassistischen Übergriffen, Pogromen und so weiter immer schwieriger, immer heftiger. Irgendwie Rostock ist ja, glaube ich, allen bekannt, oder Mölln, wo halt die Bevölkerung zusammen mit Neonazis irgendwelche pogromartigen rassistischen Übergriffe gestartet hat. Und 1992 hat sich halt auch die antifaschistische Aktion bundesweite Organisation gegründet. Es gab davor von der Gruppe Fels aus Berlin und der autonomen Antifa-M aus Göttingen vor allem vertretenes oder positiv vertretenes Organisierungspapiere und eine Diskussion in der Interim, dieser Berliner Autonomen Zeitung. Diese Gruppen haben halt kritisiert, dass die bisherige autonomen Politik zu wenig Kontinuität hat, dass Diskussionen nur sehr begrenzt geführt werden und dass halt durch dieses autonome Kleingruppenkonzept sehr hierarchische Strukturen entstanden. Außerdem wurde halt richtigerweise festgestellt, dass die Autonomen zunehmend bedeutungslos wurden. Also in den 80ern konnten die halt mit diesen Anti-Atom-Sachen und so noch gesellschaftlich eine gewisse Relevanz erlangen, aber Anfang der 90er war da halt gar nichts mehr. Und dass diese Teilbereichskämpfe nicht so wirklich viel bringen. Die AABO war der Meinung, dass sie über den Hebel Antifaschismus revolutionäre antikapitalistische Politik treten könnte und quasi einen antifaschistischen Massenansatz damit schaffen könnte. Später wurden das ganze revolutionäre Antifaschismus genannt, aber ich glaube, so konkret war man da 1993 noch nicht so wirklich. Andere Mittel der AABO war halt eine kontinuierliche Arbeit von verschiedenen Gruppen, halt bundesweit, und dass halt eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Also ich meine, heute ist es halt irgendwie Standard, dass jede Gruppe, wenn sie eine Demo macht, vorher eine Pressemitteilung raushaut und später einen Indie-Media-Artikel gemacht hat, aber die 80er Jahre Autonomen haben halt, glaube ich, nicht viel mehr geschrieben als Anschlagserklärungen und Aufrufe. Aber mit Werbung und Öffentlichkeitsarbeit war es da noch nicht so. Also so Sachen, die heute Standard sind, kann man halt schon, oder würde ich sagen, kann man als Verdienst der AABO bezeichnen. Dass Gruppen feste und kontinuierlich zusammenarbeiten, dass wie hier versucht wird, eine gewisse Jugendarbeit zu machen. Wenn ich dafür bestimmt nicht prädestiniert bin. Naja, und dieses Konzept geht halt schon auf die AABO zurück. wie ich schon gesagt habe, hat halt die BO versucht, mit diesem revolutionären Antifaschismus ihre Arbeit oder ihre Politik nach außen zu bringen. Als erste Kampagne gab es dann 1993 in ganz vielen verschiedenen Städten eine Demonstration unter dem Motto gegen faschistische Zentren vorgehen. Da ist ein ganz schönes Beispiel, eine Demonstration von der autonomen Antifa M in Adel-Epsen. Da gibt es auch eine ganz grandiose Broschüre zu. Ich habe die leider nicht gefunden. Also diese Demo sieht halt total krass aus. Die ganzen Leute tragen Motorradhelme und so weiter, haben so dicke Seile zwischen ihren Ketten. Aber es war nicht abgesprochen von der Antifa M, aber die Konfrontationen mit der Polizei oder so wurden halt auf so Scheingefechte belassen. Es wurden dann halt mal an so Ketten, Bullenketten ein bisschen geschubst, aber es wurden halt keine ernsthaften Sachen versucht. Haben die nicht damals gedroht, also beziehungsweise gesagt, es bleibt ruhig, solange ihr nichts macht gegen unsere passive Bewaffnung hier und sowas? Und das war halt, wie damals noch ziemlich viele waren, halt auch wirklich Drohpotenzial. Hatte ich mal irgendwann so gehört von älteren Antifa-Zeiten. Ja, das war das Konzept. Also diesen Demo wurde zum Beispiel auch nicht angemeldet, sondern es wurde der Polizei nur ein Konzept geschickt, in dem halt gestanden wurde, wir werden uns vermummen und so weiter und macht da nichts gegen, dann machen wir nichts kaputt. Ja? War das die Demo, wo die direkt am Unicampus alle Backsteine rausgehauen haben? Nee, die Demo war ja gar nicht in Göttingen, sondern in so einem Vorort. Wie weit ist Adel-Epsen entfernt? Keine Ahnung. Na, halt so ein Vorort. Da gab es halt so ein FAP-Zentrum. Also so ein FAP, so ein Haus, wo ein FAP da gewohnt hat. FAP, sagt das allen was? Ja, selbstverständlich. Aber du kannst das trotzdem gerne nochmal erklären. Ja, nee, hier, Friedhelm Busse ist tot, da haben ja genug Leute drüber gelesen. Okay, machen wir mal weiter mit der BO-Politik. Das ist ganz spannend. 1995 gab es aus Anlass des 50. Jahrestages der Niederschlagung des NS am 8. Mai Demonstrationen und eine Kampagne dazu, die unter dem Motto Kampf dem Faschismus heißt Kampf dem imperialistischen System stand. Ich weiß nicht, ob man da wirklich viel zu sagen muss. 1998 gab es vom Bündnis gegen Rechts Leipzig veranstalteten Kongress, wo es halt auch um Jugendantifa und Antifa-Perspektive ging. Da hat das BGR Leipzig auch das erste Mal die These vom rechten Konsens vertreten, also dass der Rechtsextremismus keine Sache von irgendwelchen Kameradschaften ist, sondern dass es in der Gesellschaft vertreten ist. Das war bis dahin in der Antifa halt auch nicht so wirklich üblich. 1999 gab es dann, da es ein 129a-Verfahren gegen die Antifa aus Passau gab, eine Kampagne gegen innere Sicherheit. Ich habe sogar diesen wunderbaren Kampagnenreader dabei. Vielleicht möchte sich den irgendjemand angucken. Da steht halt drin, was für ein böser Polizeistaat die BRD ist. Will sich das irgendjemand angucken? Und es gab 1999 die Antifa-Offensive. Das war dann von mehr Gruppen als der BO getragen, aber einfach eine ziemlich platte Anti-Nazi-Kampagne. Das Besondere an dieser Kampagne war ja, dass die ABO ja gesagt hat, ihr könnt alle unser Logo nehmen. Wir machen ja so eine diese Kampagne, aber jede Antifa-Gruppe kann diese Kampagne mitmachen, indem sie einfach unser Logo verwendet. Deswegen war diese Kampagne auch schon ziemlich breit, aber es lief halt nur auf diesem gemeinsamen Nenner der Anti-Nazi-Politik. Ja, ganz genau. Es war halt eine ziemlich flache Kampagne. Das war, glaube ich, da auch so das Problem, das die AABO die ganze Zeit hatte. Möchtest du mir ein Wasser holen? Ja. Ja, was anderes, was die AABO gemacht hat, oder was Gruppen aus der AABO gemacht haben, waren immer wieder Demonstrationen in der ostdeutschen Provinz. Da hat sich wieder das BGR Leipzig hervorgetan. Die haben in Wurzen, so im Kaff bei Leipzig, Demos gemacht und eine Kampagne gemacht, halt gegen den rechten Konsens in Wurzen. Oder auch ganz schön in Saalfeld in Thüringen gab es halt eine relativ krasse Nazi-Szene. Da wurden dann halt auch bundesweit zu einer Demo mobilisiert. Da sind die Antifas allerdings auf den Autobahnen aufgehalten worden von der Polizei, haben dann versucht zu demonstrieren auf der Autobahn, wurden aber dann verhaftet, wie das so passieren kann. Wer war das? Alles klar. Die Antifa Berlin hat dazu beigetragen, ab Mitte der 90er den 1. Mai wieder auf den Terminkalender der Antifas zu setzen in Berlin mit den allseits bekannten Riots. Der Antikapitalismus von der AABO bestand leider nur daraus, sich jedes Jahr im Januar an der LLL-Demo oder Liebknecht Luxemburg, und wenn man Stalinist ist, hängt man noch einen Lenin hinterher, mit einem eigenen Blog zu beteiligen. Und dann gab es noch 1999 gegen den EU-Gipfel eine eigene Mobilisierung. Dieser EU-Gipfel war in Köln. Manche Antifa bezieht sich da gerne drauf und sagt, wir waren schon 99 in der Antiglobalisierungsbewegung dabei. Andere beziehen sich da nicht so gerne drauf. Das 129a-Verfahren gegen die Antifa Passau, von dem ich gerade geredet habe, war nicht das einzige. Von 92 bis 96 gab es gegen die Antifa M aus Göttingen auch schon mal ein 129a-Verfahren. Da gab es dann 17 Beschuldigte, aber durch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft wurden da keiner verurteilt. Aber das war halt in Göttingen relativ krass. Dazu gibt es auch eine total schöne Broschüre, auch wieder mit so einem wunderbaren Titel, gegen Faschismus und Klassenjustiz. Was? Was ist das für ein Deal gewesen? Das weiß ich leider auch nicht mehr. Das kann man nachlesen, auf jeden Fall. Die Autonome Antifa M, obwohl es sie jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr gibt, hat immer noch eine Homepage. Und ich denke, da in der Gruppenhistory wird man das finden. Aufgelöst hat sich die AABO dann 2001 beim Antifa-Kongress in Göttingen. Da gab es mehrere Faktoren für. Die OMBO blieb halt als Organisation immer hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Um handlungsfähig zu bleiben, wurden notwendige Diskussionen zurückgestellt. Und es kam halt selten mehr als so reine Anti-Nazi-Politik raus. Im Jahr 2000 gab es dann noch einen Vergewaltigungsvorwurf gegen ein Mitglied der Antifa Berlin. Daraufhin sind halt einige Gruppen aus der AABO ausgetreten. Andere Gruppen waren nicht bereit, sich von den Berlinern zu distanzieren. Das hat da auch zu massiven Diskussionen geführt. Ist auch, glaube ich, noch auf Infopartisan oder so alles dokumentiert. Das hat, glaube ich, 2 Jahre lang die Interim ausschließlich gefüllt. Dann gab es 2000 noch den Aufstand der Anständigen, damals von der rot-grünen Bundesregierung maßgeblich initiiert. Der machte halt für viele Antifa-Gruppen, die dieses platte Anti-Nazi-Ding vertreten haben, ihre Politik auch völlig absurd. Bei diesem Kongress 2001... Möchtest du es erklären? Ne, mach doch. Was das heißt, damals hat ein Anschlag oder versuchten Anschlag in Düsseldorf gegeben, der war halt so ein bisschen der Auslöser des Ganzen, dass dann relativ weit bürgerliche Kreise halt gesagt haben, man müsste jetzt mal was gegen Nazis machen. Das ging halt zum Teil bis in die CDU. Nein, damals gab es auch irgendwie in Dortmund gegen Nazi-Aufmarsch so Gegendemos mit 10.000 Teilnehmern und solche Geschichten. Und vorher hat man halt quasi, gerade auch unsere Sache mit dem Asylrecht, halt immer so ein bisschen gesagt, okay, irgendwie der Staat der kugelt halt so ein bisschen mit den Nazis. Es gibt dort auch so Demo-Parolen wie deutsche Polizisten schützen die Faschisten und so Kram. Und damals hat man halt irgendwie dann gesehen, naja, das hat auch irgendwie dieselben Leute, die halt ein Jahr vorher noch den Jugoslawienkrieg geführt haben, dann auf einmal halt total gegen Nazis waren und also halt auch eben dann das NPD-Verbot gestartet wurde und auch die Polizei halt irgendwie versucht hat, Nazis auf dem Märsche zu verhindern und so weiter und so fort. Wunderbar. Du machst es richtig gut. Möchtest du dich hier neben mich setzen? Ja gut, wir waren bei diesem wunderbaren Antifa-Kongress in Göttingen stehen geblieben. Da gab es halt die hauptsächliche Diskussion quasi, nachdem man halt, wie der Genosse gerade gesagt hat, das Scheitern irgendwie anerkannt hat, die Frage, in welche neue Teilbereichsbewegung man sich jetzt gerade orientiert. Zur Auswahl standen halt die Antiglobalisierungsbewegung und ein stärkeres Engagement in der Antirass-Szene, um von da aus weiter dieses alte Konzept zu verfolgen. Aber wenn ich darüber jetzt weiterreden würde, würde ich zu weit vorgreifen. Aus der BO ging damals auch die Phase 2 hervor. Die sollte eigentlich... Die Phase 2 sollte eigentlich für einen neuen Organisierungsprozess sorgen oder sollte das Blatt für eine neue Organisierung sein. Da gab es aber dann nur ein Treffen und die Phase 2 gibt es halt als Zeitung immer noch, aber diese Organisierung ist halt gescheitert. Ja, jetzt gehe ich... Aber die Phase 2 hatte doch nicht den Anspruch zur Organisation, sondern sie hat... Also in der ersten Ausgabe der Phase 2 bestand es, glaube ich, dass halt ja die Phase 2 nur den Sinn hat, quasi jetzt, dass die Phase 1 war die AWO und nachdem das aber halt gescheitert ist, weil halt ja auch immer bewusst der inhaltliche, also der theoretische Diskurs zurückgestellt wurde, um überhaupt miteinander arbeiten zu können, dass dann jetzt die Phase 2 kommt, nämlich die inhaltliche Konsensfindung, die bis auf unbestimmte Zeit halt eben auch hingestellt wird, bis das halt irgendwie klappt und dann halt die ominöse Phase 3. Ja, aber die Phase 2 schon nur den Anspruch halt wirklich diese Debatte um die neue Organisation, also es sollte schon wirklich daraus direkt halt eine neue Organisation entstehen. Also es geht nicht darum, jetzt quasi nur Debatte zu führen, dann irgendwann zu Phase 3 überzugehen, sondern das war halt schon so eingebaut. Also deswegen gab es ja auch diese Organisierungsdebatte und die Debatte um die Fehler der AWO in den ersten Ausgaben. Achso, okay. Genosse, doch ganz gut, dass du gekommen bist. Das ohne Frage. Wir springen jetzt in der Zeit nochmal ein Stück nach vorne, außer das Stören. Bis 1998, 99 war diese Anti-Nazi-Politik halt nicht so stark auf irgendwelche Demos und andere Events beschränkt. Da gab es halt irgendwie einmal im Jahr den Rudolf-Hess-Aufmarsch und irgendwelche Parteitage und so, aber es gab halt nicht jede Woche irgendwelche Nazi-Aufmärsche an 5 verschiedenen Orten. Gegen den Rudi-Hess-Marsch haben sich die Leute halt, hat sich die Antifa damals schon ähnlich engagiert wie heute. Es gab da 1992 in Bayreuth irgendwie eine spontane Rudolf-Hess-Demo, da waren dann auch relativ spontan 2000 Antifas dagegen und in den Jahren danach war es halt so, dass die Antifas dann irgendwie Busse gemietet haben, an demselben Tag, an dem die Nazis Busse gemietet haben und alle sind so quer über die Autobahnen gefahren und haben versucht, sich irgendwo zu treffen. Kurz und bollo ausgedrückt. Naja, worauf ich eigentlich hinaus will, es gab selten Nazi-Groß-Events und die Antifa-Aktionen beschränken sich dann halt eher darauf, Nazi-Zentren wie in Hetendorf in Niedersachsen, wo so ein Wiking-Jugendzentrum war, zu outen und dagegen zu demonstrieren oder auch noch öfter gegen einzelne bedeutende Nazi-Kader. Im schönen Lüdenscheid gab es damals den Donnerversand. Das war damals so einer der bedeutendsten Nazi-Versände in der BRD. Da gab es dann halt zum Beispiel auch irgendwie Demos gegen. Also so die reine Anti-Nazi-Politik war halt ziemlich platt, aber die Leute haben sich nicht so an Nazi-Aufmärschen abgearbeitet wie heute. 97, 98 änderte sich das aber. Einerseits hat damals der damals neue NPD-Vorstand dieses Nazi-Drei-Säulen-Konzept mit dem Kampf um die Straße propagiert und andererseits gab es die Wehrmachtsausstellung. Wehrmachtsausstellung kennt jeder? Wunderbar. 1997 gab es da die erste Demonstration von Nazis in München. Da waren zwischen 3.000 und 5.000 Nazis, die da demonstriert haben. Es gibt, die Angaben sind relativ widersprüchlich. Am 1. Mai 1998 gab es eine NPD-Demo zum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, ist aber auch relativ gescheitert. Oder 1999 gab es, übrigens 99 gab es die erste Nazi-Demo in Köln. Aber auch die ist gescheitert, wieder gegen die Wehrmachtsausstellung. Aber damals haben sich halt, wie der Genosse vorhin schon so schön gesagt hat, auch wenn es 99 ist und nicht 2000, 2001, einfach mehrere tausend Leute da entgegengestellt. Also deswegen sind diese Demos da gescheitert immer? Ja, damals gab es halt irgendwie schon noch einen relativ krassen Widerstand. War der so bürgerlich oder eher von links besetzt? Ziemlich bürgerlich. Es war eigentlich ein späteres Konzept, obwohl, ne, können wir auch vorziehen. Also ich würde jetzt weitermachen, dass ab 2000 gab es ja dieses NPD-Verbotsverfahren und die NPD hat sich daraufhin ein bisschen zurückgezogen, was ihre Auftritte auf der Straße angeht. Aber Christian Worch hat sich halt durch verschiedene Gerichtsurteile selber den Weg freigemacht als Demonstrationsveranstalter. Vorher war es in der Nazi-Szene immer irgendwie so, ja, wir brauchen eine Partei, die uns schützt und möchten das nicht als Einzelpersonen veranstalten. Das hat sich aber dann ab 2000, 2001 geändert. Da gab es dann zum Beispiel auch drei Aufmärsche in Dortmund in drei Monaten, irgendwie von Oktober 2000 bis Februar 2001. Und was halt damals noch so Standard war, dass auch so Demos wirklich in einer Stadt wie Hagen oder Dortmund 10.000 bis 20.000 Leute gegangen sind. Das waren halt echt größtenteils Bürgis, also von Christen über Gewerkschafter, über ganz normale Menschen. Und die Antifas haben sich dann halt meistens mit einem eigenen Block an sowas beteiligt. Ja? Wer sich für die Demos in Hagen interessiert, sind die Mediaartikel noch alle noch mit Timer und Chronologie im Internet leicht zu erzählen. Ja, in die Media. Das also ist deine Frage beantwortet? Bitte? Ist deine Frage beantwortet? Welche Frage? Ach so, ja, ja, da ist deine Frage. Ja, also wie gesagt, die Antifas haben sich dann meistens irgendwie dann mit Mottos wie irgendwie Nazis und ihre Wurzeln bekämpfen oder so an solchen Demos beteiligt, aber weil man halt in solchen Bündnissen war oder weil die Gruppen in solchen Bündnissen waren, fielen die Inhalte, falls sie vorhanden waren, meistens ziemlich schwammig aus. Ich bin, glaube ich, zu schnell, aber das ist ja egal, dann können wir mehr diskutieren. Wir waren ja gerade schon bei 2001 bei der AABO-Auflösung angekommen. Danach gab es halt in Genua dieses Gipfel-Event mit dem toten Demonstranten und so weiter und so fort. Und eigentlich war ein großer Teil der Antifa, würde ich sagen, schon ziemlich heiß auf diese Antiglobalisierungssache. Mit dem 11. September 2001 veränderte sich das aber alles ein bisschen. Kurz danach war es halt relativ klar, dass es... ich werde jetzt öfters sowas sagen wie Bewegung oder die Anti-Deutschen oder die Anti-Imps, aber ihr versteht das ja. Man muss sowas ja ein bisschen verkürzen, um es vortragen zu können. Na, wie gesagt, kurz nach dem 11. September wurde von einer antideutschen Gruppe Wuppertal zum Beispiel ein Text veröffentlicht, der betitelt war mit Für die Zivilisation, für den Kommunismus. Der endete mit folgenden Sätzen. Ich zitiere jetzt das erste Mal, passiert jetzt noch öfter. Trotz der scheinbaren Unmöglichkeit ihres Unterfangens sind US-Militärschläge zu begrüßen. Wenn und insoweit sie helfen, einerseits die Bedrohung gegen Israel und diejenigen, die mit ihm identifiziert werden, abzumildern und oder andererseits den Tugendterror gegen die islamistischen Regime unterworfenen zu schwächen. Hier wäre Colin Powells Diktum maßgeblich, man muss es richtig machen, nicht schnell. Eben diese Gruppe hat sich dann auch 2001 mit dem Problem des deutschen Antiimperialismus befasst, ist auf www.antideutsch.com auch alles noch abzurufen. In anderen Teilen der Szene, in der eher antiimperialistisch orientierten Gruppen, wie zum Beispiel der autonomen Antifa Lüdenscheid oder dem Antifa-Komitee-Initiative e.V. Duisburg, gab es da natürlich eine andere Meinung. Diese Gruppen hatten damals eine NRW-Organisierung unter dem Namen Red Community gegründet, die ein ähnliches Konzept verfolgt hat wie die BO, nur ziemlich straight, internationalistisch, antiimperialistisch ausgerichtet. Diese haben halt kurz nach Beginn des Afghanistan-Kriegs in Köln demonstriert, unter dem Motto Kampf dem kapitalistischen Krieg. Und wenn halt gegen einen Krieg demonstriert wird, von Antiimperialisten fehlt natürlich auch keine Kundgebung vor dem Kölner Amerika-Haus, in dem dann gegen den US-Imperialismus gehetzt wurde. Ich würde sagen, das sind so zwei Positionen, die damals relativ breit waren und auch relativ breit vertreten wurden. Und mit dem Beginn des Kriegs im Irak oder mit dem Beginn, dass es dieser Krieg breiter diskutiert wurde, dass er geführt wird, spitzte sich die Situation zwischen Antideutschen und Antiimperialisten natürlich weiter zu. Eine Kritik, also diese beiden Fraktionen waren halt relativ polarisiert in Kriegsgegner und Kriegsbefürworter. Aber es gab da halt auch Zwischenpositionen. Das von mir gern zitierte Bündnis gegen Rechts Leipzig hat, wie ich finde, damals ein ganz gelungenes Flugblatt rausgebracht unter dem Motto Kein Frieden mit Deutschland, den antiamerikanischen Konsens angreifen. Und in diesem Flugblatt heißt es unter anderem, ich zitiere nochmal, unser Anliegen an diesem Tag ist daher nicht nur der Protest gegen den beginnenden Krieg, sondern vor allem auch eine Kritik Deutschland und des Antiamerikanismus in der Friedensbewegung. Weitere Ziele unserer Kritik als Linksradikale stellen die gesellschaftliche Akzeptanz von Krieg und die sich darauf stützenden deutsch-europäischen Großmachtbestrebungen dar. Unsere Kritik daran kann praktisch werden, wenn wir Deutschlands antihumanistische und rassistische Flüchtlingspolitik, die extensive Rüstungsexporte deutscher Unternehmen oder die innere und äußere Militarisierung der Gesellschaft thematisieren. Eine Position, die Krieg wirklich überwinden möchte, darf weder die menschenunwürdigen Zustände im Irak ignorieren, noch leichtfertig eine Legitimation eines solchen ebenso menschenunwürdigen Krieges vornehmen. Und sie muss betonen, dass es nicht nur diesen zwei Möglichkeiten gibt. Das ist halt, wie ich finde, eine relativ gelungene Positionierung aus dieser Zeit, die halt weder Bahamas noch 10 Euro für das irakische Volk im Widerstand darstellt. Als der Irakkrieg dann angefangen hatte, mal sagen wir so, ich mache jetzt einen Sprung bis zum Januar 2004. Es gab halt immer mehr Aggressionen von antiimperialistischer Seite gegen vermeintliche oder reale Antideutsche. Und Höhepunkte waren dann so 2004. Damals wurde in Hamm, nachdem eine US-Fahne gezeigt wurde und mehrere Israel-Fahnen, eine Antifa-Demonstration getrennt. Da ist dann ein antideutscher Block gelaufen und ein Rest-Antifa-Block und diese wurden halt von der Polizei getrennt. Ich war da leider selber nicht, aber irgendwelche Leute können da bestimmt ganz witzige Sachen zu erzählen. Möchte jemand? Ja, ich weiß noch, der Punkt ist ja, dass es halt nicht unbedingt darum geht, die Irak sondern also dass die Nazis unter dem Motto Solidarität mit Palästina demonstriert haben, halt die solidarische Teil der Antifa sagt halt unter dem Motto, natürlich ist irgendwie notwendig, quasi unsere Solidarität mit Israel zu demonstrieren. Und der internationale Teil gesagt hat, nein, was die Nazis machen, ist ja hier quasi nur so Bauernfängerei. Man sollte sich da auf diesen Konflikt gar nicht beziehen und deswegen auch in Israel fahren. Da wollte, hat er dann in dieser Frage, zu solchen Anlässen halt der Israel fahren mitnimmt oder nicht, im Prinzip entfacht diese Spaltung. Es gab ja noch zwei verschiedene Aufrufe und zwei verschiedene Mobilisierungen und so, die ursprünglich alle noch zu einer Demo gehen sollen, und das ist halt vor Ort so auseinandergefallen quasi. Schön. 14 Tage später, am 31. Januar 2004, gab es gegen die mittlerweile überarbeitende Wehrmachtsausstellung in Hamburg eine Demonstration von Nazis und es gab natürlich eine breit mobilisierte Gegendemo. Bei dieser Gegendemo kam es zu massiven Übergriffen. Leute hatten halt die israelische Fahne dabei und die Fahne von Großbritannien und den USA. Und diese wurden vom vorderen Demonstrationsblock aus angegriffen und aus der Demonstration rausgeprügelt, mussten sich danach noch weiter von der Polizei verprügeln lassen und teilweise in Gewahrsam nehmen. Der Großteil der Hamburger Mainstream-Linken hat das Zeigen der Israel-Fahnen damals als Provokation aufgefasst. Und demgegenüber, dem Ganzen wurde halt von antideutscher Seite mit einem Papier, das Basisbanalitäten hieß, geantwortet. Das Papier lässt sich verkürzt darauf bringen, dass halt sowas gar nicht geht und dass israelische Fahnen auf Antifa-Demos auf jeden Fall was zu suchen haben. Aber ich glaube, so eine wirkliche Antwort darauf gab es nie. Ja, es gibt. Das war auch von eher antideutschen. Ja, es gibt. Also, da wurde das Ding kritisiert von. Das war Bad Weather oder so, ne? Auf jeden Fall. Das wurde kritisiert, aber auch von antideutscher Seite, weil die so Formulierungen gebracht haben, wie man müsste quasi mit Amerika baden und Großbritannien baden auch. Soll ich dir ein Zitat vorlesen, das ich eigentlich nicht mehr bringen wollte, aber das ich natürlich jetzt auch noch bringen kann? Das ist nämlich, glaube ich, genau aus dem Artikel. In diesen Basisbanalitäten, gibt es übrigens auch immer noch im Internet, heißt der letzte Punkt nämlich, israelische Fahnen auf antifaschistischen Demonstrationen, die diesen Namen verdienen, sind aus all diesen Gründen eine Selbstverständlichkeit. Sie sind dort nicht nur zu dulden, was noch immer heißt, dass sie geschützt werden müssten, sondern sie sollten dort willkommen sein. Und eine solidarische Kritik kam halt vom BGR Leipzig. Die waren da gerade sehr darum bemüht, zwar antideutsche Positionen zu vertreten, aber nicht in so ein identitätsantideutsches Ding abzudriften. Und in dieser Antwort heißt es, natürlich sollten israelische Fahnen auf antifaschistischen Demonstrationen verteidigt werden, sollten dies nötig sein. Allerdings klingt dies im Hamburger Papier ein wenig so, dass antifaschistische Demonstrationen diese Bezeichnung nur verdienen, wenn sie nur genügend Israel-Fahnen mitführen. Je mehr, desto besser. Diese Art der Bekenntnispolitik halten wir für wenig hilfreich und würden politisch andere Schwerpunkte vorschlagen. Richtiges Papier? Ja. Gut. Ja, das ist auch eigentlich jetzt nur so eine Einleitung gewesen zum... Das waren halt nicht die einzigen Übergriffe. In Köln gab es 2005 nach einer Palästina-Soli-Demo einen Angriff von mehreren Anti-Ims mit Eisenstangen auf Antideutsche. Oder was so der Höhepunkt war, war beim Berliner Karneval der Kulturen eine Messerattacke auf zwei Antideutsche. Die vermeintlichen Täter haben bei dieser ganzen Aktion angeblich, das ist glaube ich nie so richtig rausgekommen, ein T-Shirt mit dem Logo antizionistische Aktion getragen. Ja, also da steht es auch in der Titel. Ob das immer die beste Quelle ist, ist fraglich. Ja, in demselben Zeitraum lösten sich halt immer mehr Antifa-Gruppen auf. Es waren teilweise über Jahre aktive Gruppen, Und viele von diesen Gruppen haben sich halt gespalten in eine Gruppe, die diesen traditionellen Bündniskurs und Antifaschismus als Hebel für eine Gesellschaftskritik fahren und in eher antideutsche Teile. Da würde mir halt immer als erstes irgendwie die Spaltung von der Antifa Berlin einfallen, die sich damals halt in die ALB, die ja wohl bekannt sein dürfte, gespalten hat, und die KP Berlin. Grund für diese Spaltung, die übrigens im Februar 2003 stattgefunden hat, war, dass es keine Positionierung dazu gab, wie mit diesem revolutionären Antifaschismus weiter umgegangen werden soll, und dass es auch ganz klar unterschiedliche Auffassungen zur Antikriegsbewegung gab. Es gab eine Erklärung von dem, was heute die ARB ist, und es gab eine unter dem Namen Die bessere Hälfte geschriebene Erklärung von dem, was damals dann die KP wurde. In der Erklärung heißt es halt, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben, sich dieselben Politik wie in den 90ern zu machen, sondern dass sie jetzt mal irgendwie Theoriearbeit machen möchten, damit ihre Kapitalismuskritik nicht nur aus irgendwelchen irgendwo zusammengeklaubten Fragmenten besteht. Wenn ein Mensch sich diese beiden Erklärungen durchliest, fand ich, als ich es in der Zeit nochmal durchgelesen habe, relativ gut die Entwicklung dieser beiden Gruppen bis heute abzeichnen oder zumindest sagen, ja, beide Gruppen haben das gehalten, was sie in diesen Erklärungen gesagt haben. Im April 2004 haben sich dann noch die Antifa K aus Köln aufgelöst und die autonome Antifa M, das waren beides halt Gruppen, die super lange aktiv waren und von denen, naja, die halt irgendwie einen großen Einfluss auf die Antifa-Szene hatten zu dem Zeitpunkt. Ab 2004, 2005 gab es dann halt auch in den verschiedenen Zeitungen, Phasen 2, Jungle World oder im Coney Island Newsflyer, relativ viele Artikel, die sich um eine Antifa-Debatte richteten, in der es halt dann nicht mehr darum ging, irgendwie, wie machen wir den Nazi platt oder wie machen wir die und die Demo gegen das faschistische Zentrum, sondern in der es halt irgendwie um gesellschaftliche Ursachen ging und um Gesellschaftsanalyse. Ja, ein Beispiel dafür, dass halt diese 90er Jahre Bündnispolitik völlig zum Scheitern verurteilt war, war 2005, der 8. Mai in Berlin. Damals war die Antifa scheinbar nicht in der Lage, oder beide Gruppen waren nicht wirklich in der Lage, irgendwie eine eigene Positionierung oder eine Positionierung zu finden, die kritisch genug ist. Und damals ist halt die Antifa-Mobilisierung relativ stark im Bürgermob, der da 60 Jahre Niederlage des NS-Regimes gefeiert hat, untergegangen. Ja, ich bin sogar fast schon am Ende. Zu kurz gewesen, oder? Ich würde sagen, ab 2006, 2007 konnte man halt, wenn man das so möchte, den G8-Gipfel zum Anlass nehmen, um seitdem halt irgendwie so drei Richtungen in der Antifa zu bestimmen. Es gibt halt eher antideutsch geprägte Gruppen, also immer am Beispiel Heiligendamm, die zu diesem Event nicht gefahren sind, mit dem Reader Why Your Revolution is No Liberation, ja auch relativ gut begründet haben, wieso sie nicht dahin gefahren sind. Es wurde halt kurz gesagt, dass bei Leuten, die so eine regressive Kapitalismuskritik vertreten, so antiamerikanische und antisemitische Tendenzen anhaften, dass man mit solchen Leuten einfach nicht auf die Straße gehen kann. Eine zweite Strömung, die ja scheinbar auch die größte in der Linken ist, ist halt, kann man mit der interventionistischen Linken und Block G8 irgendwie zusammenfassen. Die versuchen halt irgendwie immer noch dieses 90er-Jahren-Konzept durchzuführen, mit relativ einfachen Inhalten breite Massen zu agitieren. Die haben ja auch irgendwie da in Heiligendamm relativ viel so Bündnisquatsch gemacht und so. Ja, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich halt irgendwie, weil die Inhalte so flach sind, niemand wirklich mit den Inhalten der IL auseinandergesetzt hat. Und als drittes würde ich sagen, gibt es dann halt noch das, was uns Ganze so gemacht hat und Umfeld, wo halt versucht wird, irgendwie eine radikalere Kritik zu entwickeln, eigene Positionen wirklich zu schärfen und sich damit halt auch in Auseinandersetzungen reinzuwerfen. Das wären halt so die drei Strömungen, die ich heute feststellen würde.